1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Dienstagnacht, ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heißt das. Und ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Nicole und die Nicole ist 36. Ja, hallo Domian. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Also es geht um meine Beziehung. Ich habe einen Freund seit reichlich 3 Jahren und der ist manisch-depressiv und für mich ist es wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Das glaube ich. Beschreib nochmal genau, was manisch-depressiv bedeutet. Also es ist eine bipolare Störung. Er hat eine depressive Phase, die geht immer so 6 Wochen und dann 2 Wochen lang eine manische Phase. Manisch heißt? Bitte? Manisch heißt, dass er dann ganz euphorisch ist und aufgedreht und positiv eingestellt ist. Ja, ja, genau. So mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Ja, und das ist halt wirklich schwer für mich. Ich habe es relativ zeitig mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Habe mich dann auch, als ich gemerkt habe, dass es regelmäßig auftritt und immer wieder dieselben Symptome sind, bisschen kundig gemacht und habe dann halt rausgefunden, dass er diese Krankheit hat. Wir sind auch bei einem Arzt gewesen. Als ihr euch kennengelernt habt, war das noch nicht so? Naja, es hat ja eine gewisse Zeit gedauert, um überhaupt erstmal zu merken, dass da irgendwas ist, was immer wieder auftritt. Verstehe. Und immer wieder das Gleiche ist. Naja, ich habe am Anfang auch erst gedacht, er ist, naja, vielleicht der Falsche, vielleicht ein Arschloch, wenn ich mal so sagen darf, aber Aber ihm war das vorher nicht bewusst, dass er diese Erkrankung hat? Mm-mm. Nein, das ist also durch dich und durch den Kontakt dann erst thematisiert worden. Genau. Also so, als ich das nun rausgefunden habe und auch der Arzt das bestätigt hat, hat er darüber nachgedacht und festgestellt, dass er es wohl schon viele Jahre hat. Ich hatte gerade dazwischen gequatscht, als du sagen wolltest, wie lange die manische Phase in der Regel andauert. Also die, in Anführungszeichen, positive Phase, aufgedrehte Phase. Ja, das ist wie bei einer Erkältung. Das kommt so langsam und geht so langsam. Und dazwischen, diese ganz extreme Phase, ist ungefähr eine Woche. Ach so, länger nicht. Ja, ja. Also alles in allem sind es schon 2 bis 3 Wochen ungefähr. Aber so das ganz Extreme ist eine Woche, anderthalb Wochen. Und so ist immer der Wechsel. Einmal ganz, ganz traurig, einmal mehr oder weniger ganz aufgedreht. Ja, das Traurige haben wir zum Glück ein bisschen im Griff, weil er viel Halt von mir bekommt und von meiner Familie. So, er war dann bei einem Arzt. Richtig, da hat er Medikamente bekommen. Das war eine sehr niedrige Dosis, die wurde dann immer erhöht. Jetzt hat er die maximale Dosis, sage ich mal. Und vor einem Jahr ungefähr hat das dann aufgehört mit diesen manischen Phasen. Da war ich wahnsinnig froh. Ja. Jetzt hat er aber im Dezember wieder eine manische Phase gehabt. Da hat er Nachtschicht machen müssen. Was macht er denn vom Beruf? Ja, ist bei einer Zeitarbeitsfirma und wird halt immer hin und her geschickt. Zum Glück hatte er bis dahin noch keine Nachtschicht, aber das war eine Sache, wo auch der Arzt gesagt hat, dass er es eigentlich nicht machen darf. Ich bin dann auch mit ihm bei seiner Firma gewesen, das haben wir geklärt, dass er also keine Nachtschicht mehr machen muss. Aber die hat das wieder ausgelöst. Wir nehmen es ganz stark an, ja, dadurch, dass der Arzt auch davon gesprochen hat, dass das halt nicht gut ist in so einer Krankheit. Aber ist es nicht so, dass diese Medikamente, ich frage dich als Laie, du weißt besser darüber Bescheid, dass diese Medikamente also die Traurigkeit etwas anheben und die Aufgeregtheit ein bisschen senken, sodass es so ein Mittelfeld ist? Ja, die Medikamente sollen die Stimmungsschwankungen einfach ausgleichen. Genau. Und wie ist es jetzt im Moment und die letzten Wochen? Jetzt im Moment hat er leider wieder diese manische Phase. Und ich nehme ganz stark an, er hat eine Woche Urlaub gehabt und wir sind viel unterwegs gewesen. Dann hat er auch noch Geburtstag gehabt und dass ihn das alles so aufgekratzt hat, dass das leider wieder ausgebrochen ist. Wenn er in der manischen Phase ist, wie erlebst du ihn denn dann konkret? Naja, er ist halt wirklich sehr aufgedreht, schläft wenig, er isst wenig, er singt sehr viel. Er singt viel? Und Ja, er singt viel und... Das geht ja auf die Nerven. Sehr, ja, mhm. ganz sehr. Also er ist wahnsinnig nervös. Und redet er auch viel? Das teilweise. Mhm. Also er singt... Bitte? Ja, beschreib ruhig noch ein bisschen weiter. Ja, das Problem an der Sache ist, wenn er diese manische Phase hat... Er ist nicht direkt gemein zu mir, wie man sich das jetzt so im üblichen Sinne vorstellt, aber mhm. es gibt halt viele Dinge, die er macht, die mich dann einfach nerven. Und wenn er merkt, dass es mich nervt, dann macht er halt auch weiter. Und was denn zum Beispiel? Keine Ahnung, dass er mich einfach mit dem Finger so antippt, so, was eigentlich ganz süß ist, aber er macht es dann halt immer wieder und immer mhm. wieder und irgendwann nervt es wirklich ganz sehr. Mhm. Das ist nur so eine Sache. Und selbst wenn er dann merkt, dass es dich nervt, macht er weiter? Er macht weiter und ich nehme ganz stark an, er merkt es nicht, dass er mich damit verletzt. Ich denke, irgendwo schaltet da irgendwas ab, so dass er mich eigentlich liebt. Das weiß ich. Das glaube ich auch, dass er das nicht vorsätzlich macht, um dich zu ärgern, sondern er kann nicht anders. Er ist Gefangener seiner selbst in dem Moment. Genau. Und ich habe eigentlich nur ein ganz großes Problem. Er macht dann immer wahnsinnig viele Schulden. Er geht ins Internet, meldet sich auf Seiten an, Dating-Seiten, auch auf erotischen Seiten und die kosten halt eine Menge Geld und da kommen dann irgendwann die Mahnungen ins Haus geflattert. Ich bin mit ihm bei einer Schuldnerberatung gewesen. Mhm. Er hat die Privatinsolvenz, die läuft seit letztes Jahr im Herbst. Da war ich ganz sehr froh, dass ich mich um nichts mehr kümmern muss. Aber dadurch, dass er jetzt doch im Dezember wieder diese Phase hatte und jetzt auch wieder hat, kommen da wohl auch demnächst wieder neue Briefe. Wie viele Schulden hat er denn angehäuft? So zwischen 8.000 und 10.000, so genau weiß ich nicht. Mhm. Ja. Und gibt es da nicht so ein paar ganz einfache Tricks, dass man das Internet sperrt für die Zeit oder das Internet abmeldet oder gar nicht ganz rausgeht aus dem ersten Netz? Das Problem ist, er ist dann in dieser manischen Phase sehr oft nicht bei mir. Er haut einfach ab oder kommt nicht zu mir, geht nicht ans Telefon und er geht dann halt ins Internetcafé. Und dann müsste ich sämtliche Internetcafés der Stadt sperren, das wird schwierig. Mhm. Das ist die manische Phase, die schon... krass genug ist für dich als Partnerin. Ja. Wenn er in der finsteren Phase ist, in der extrem traurigen Phase, wie erlebst du ihn denn dann konkret? Also am Anfang war es sehr schlimm. Da hat er Zitteranfälle gehabt, dass er wirklich stundenlang irgendwo in der Ecke gesessen hat und gezittert hat. Und da habe ich ihn dann einfach immer angepackt, raus, irgendwo in die Sonne spazieren gehen, irgendwo einen schönen Tee trinken gehen, ein bisschen aufgebaut einfach. Mhm. Und die sind jetzt nicht mehr so schlimm, diese depressiven Phasen. Wo bleibt in all diesen Turbulenzen die Liebe? Ja, das ist schwierig. Ich bin von Haus aus sehr eifersüchtig schon immer gewesen. Dadurch, dass er dann im Internet auf solche Seiten geht und sich da anmeldet, ist es natürlich auch schwierig und er ist mir leider auch einmal fremdgegangen. Mhm. Also, das ist zumindest mit dem Sex sehr schwierig. Ja, das ist das eine und ich meinte auch so grundsätzlich, glaube ich, belastet das ja eine Beziehung ungemein, wenn ein Partner eine solche Erkrankung hat. Ja. Die Frage ist, wie lange kann man das, oder konkreter gefragt, wie lange kannst du das noch aushalten? Ja, das weiß ich nicht. Also ich möchte eigentlich schon gerne mit ihm zusammenbleiben. Das Beste, was mir je passiert ist, mal von dieser manchen Phase abgesehen. Also er ist wahnsinnig liebevoll, wahnsinnig... aufmerksam, er macht das Frühstück, er hält mir die Türen auf, trägt der Einkaufstaschen, so, was sich jede Frau eigentlich wünscht. So. Hast du denn den Eindruck, dass ihr bei dem richtigen und einem sehr guten Psychiater seid? Also ich denke schon. Ja. Ich denn bin ein-, zweimal mit da gewesen und... Wahrscheinlich ist es eine Frage der genauen Medikamentierung, dass man das einigermaßen in den Griff bekommt. Die Frage ist, ist die Medikamentierung gut, ist die Medikamentierung auf dem neuesten Stand und so weiter. Ja, also er hat diese Medikamente, die er jetzt nimmt, das ist jetzt die höchste Dosierung, die er überhaupt nehmen kann. Und es gäbe nur noch ein Zusatzmedikament, was er eventuell noch dazu nehmen könnte. Da würde ich ihn auch darum bitten, bei seinem nächsten Arztbesuch nochmal drüber zu sprechen. Aber hast du nicht Angst manchmal, dass dir die Kräfte ausgehen? Oh, die sind schon sehr gering, meine Kräfte, ja. Und du sagst, das schlägt sich auch auf die Sexualität nieder, bezüglich auch dessen, dass er dann mehr oder weniger fremd geht. Also Sexualität läuft nicht mehr viel bei euch. Nee, eigentlich schon seit langer Zeit gar nichts mehr. In keiner Phase bei ihm? Also von mir aus eigentlich. Er versucht ab und zu mal sich ein bisschen anzunähern, wobei er eigentlich dann auch sehr schüchtern ist und sich nicht so richtig traut, weil er auch weiß, wie ich fühle und denke. Schwierig. Du bist 36? Ja. Ist er in deinem Alter ungefähr? Er ist auch 35. 35. Ja. Mhm. Also Nicole, das ist wirklich, finde ich, sehr schwierig. Ich habe in meinem privaten Umfeld auch zwei ähnliche Fälle und weiß, wie schwierig das ist oder fast manchmal nicht mehr auszuhalten für die Partner. Ja. Und da ist eigentlich, gibt es keinen richtigen guten Ratschlag. Der richtige Ratschlag ist natürlich, dass der Patient den richtigen Arzt finden muss, natürlich, das ist klar. Aber die andere Geschichte zwischen dir und deinem Freund, du musst es für dich irgendwann entscheiden, ob du es kannst oder ob du es nicht mehr kannst. Und ob du dich so aufopferst oder ob du es eben nicht tust. Ja gut, aber ich denke, wenn ich ihn verlassen würde, das würde mich kaputt machen. Mhm. Mhm. Also ich liebe ihn und ich möchte ihn eigentlich auch nicht hergeben. Mhm. Ich weiß gar nicht, es gibt ja für alle möglichen Erkrankungen und auch gerade für schwerwiegende Erkrankungen auch so Selbsthilfegruppen für Angehörige. Gibt es das eigentlich bei manisch-depressiven auch, weißt du das? Ich habe mich noch nicht kundig gemacht, aber ich denke schon. Meine Mutter hat mich neulich darauf angesprochen, dass ich mich mal kümmern sollte. Sollen wir mal nachschauen, ob es da was gibt? Das wäre ganz nett, ja. Das machen wir sehr gerne. Dann sage ich mal, wir beenden jetzt das Gespräch und dann ruft dich meine Psychologin, die Sabine, an und dann könnt ihr mal gemeinsam gucken. Denn wichtig ist ja, dass du nicht auf der Strecke bleibst dabei. Ja. Also erstmal aus rein egoistischer Motivation, aber auch um ihm weiterhelfen zu können, musst du ja stabil sein, musst du ja deine Stärke auch behalten, sonst ist ja niemandem gedient damit. Ja, das stimmt. Nicole, dann bitte ich dich aufzulegen, du wirst von Sabine zurückgerufen und wünsche dir und deinem Freund alles Gute. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Es geht weiter mit Gregor und Gregor ist 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Gregor. Um was geht's bei dir? Eigentlich um mein ganzes Leben. Oh, um dein ganzes Leben? Ja, also ich war zu der Zeit in einem Spezialheim. Kinderheim? In einem Spezialkinderheim in Eilenburg bei Leipzig. Mhm. Wo auch voriges Jahr dieser Skandal aufgedeckt wurde mit Misshandlungen, sexuellen Übergriffen und so weiter. Wie lange warst du in diesem Heim? Ich war 3 Jahre in diesem Heim und hatte eigentlich gehofft, dass ich dort meine Ruhe finde, weil ich aus einem prügelnden Erziehungshaus gekommen bin. Aus einem was? Einem prügelnden? Einem prügelnden Erziehungshaus. Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und solange wie ich denken kann, haben mich beide nur geschlagen und getreten. Und wo waren deine Eltern? Meine Eltern sind geschieden, also ich kenne meine Mutter überhaupt nicht. Ich war etwa 2 Jahre alt, mein Vater war dann Schichtarbeiter, mein Bruder ist zu meiner Mutter gegangen und irgendeiner musste sich ja um mich kümmern. Das waren dann Oma und Opa? Das waren dann halt Oma und Opa. In der Regel sind Oma und Opas ja nette Leute, aber bei dir war es nicht so? Nein, Oma hat gesoffen wie ein Bergmann. Mhm. Und haben dich geschlagen und dann bist du ins Heim gekommen? Regelmäßig, also 3, 4, 5 Mal die Woche mindestens, auch mit Gegenständen und halt alles, was greifbar war. Sodass du eigentlich gerne in das Heim dann gegangen bist, zunächst? Es ging dann weiter. Mein Vater hat dann wieder geheiratet, 1975. Eine Frau, die mir eigentlich auch das Leben nur schwer gemacht hat, die war Lehrerin. Mhm. Also hatte ich auch nichts zu lachen, ich durfte nur büffeln. Mhm. Ich habe schon irgendwann angefangen, von dort auszurücken, habe in alten Abbruchhäusern geschlafen, aus Müllcontainern gegessen, weil irgendwas musste man ja zu sich nehmen. Wie alt warst du da? 11, 12. Ja. Und dadurch bin ich dann eben in dieses Spezialheim gekommen mit 12. Und warst dann 3 Jahre da? Und war dann 3 Jahre da und dachte eigentlich, dass ich dort meine Ruhe finde, aber es ging dort weiter. Was genau hast du erlebt dort? Übergriffe von you, also von auch und uns untereinander. Wir haben uns gegenseitig, weil jeder wollte ja der König sein. Bei 18 Kindern oder Jungs in einer Gruppe will ja jeder der King sein. Mhm. Also gab es ständig untereinander Schlägereien, Kloppereien, Raufereien. Die Raufereien wurden teilweise von Erziehern sogar noch gefördert. Mhm. Mit dem Hinweis, also Selbsterziehung hilft euch auf jeden Fall weiter. Also hat auch mal einer von 17 Mann die Hucke richtig voll gekriegt. Also dass 17 Leute auf einen eingeschlagen haben? Sexuell gab es auch Übergriffe? Ja, also bei mir persönlich 2 Mal von 2 größeren Jugendlichen schon, die waren damals 16, 17. Was haben die mit dir gemacht? Ich wurde 2 Mal vergewaltigt von denen. In Anwesenheit der anderen Jungs? Nein, das das war ein Riesengrundstück, etliche Hektar groß, also auch unübersichtlich. Also dort konnte auch nie einer kontrollieren, was der andere eigentlich macht. Und das war so eine Atmosphäre der Angst, dass du das nicht hättest den Erziehern oder der Heimleitung melden können? Es hätte auch keinen interessiert, denke ich mal. Ah ja. Weil ja auch selbst die Erzieher, einige zumindest, und auch die Lehrer, die Schule war mit in dem Gelände drin, auch selbst sehr brutal gegen einige vorgegangen sind. Mit Schlagstöcken, mit Zeigestöcken von der Schule auf die eingeschlagen, mit Schlüsselbunden nach den Kindern geschmissen und solche Sachen. Gab es sexuelle Übergriffe auch von Seiten der Lehrer an Schülern? Das kann ich nicht sagen, weil, also ich denke mal, es kam auch irgendwie was zur Sprache in der Presse voriges Jahr. Mhm. Also ich denke mal, da wird schon was gewesen sein. Aber ich denke mal, die werden es schon so angestellt haben, dass da wohl erstmal andere nichts mitbekommen haben. Du warst 3 Jahre, kann man sagen, in dieser Hölle? Ja. Dann warst du 16 oder wie alt ungefähr, als du rausgekommen bist? Ja, 15, wo ich rausgekommen bin. 15. Da sollte ich in ein normales Kinderheim, also wo wir auch im Dorf in der Schule waren, unter anderen normalen Schülern. Und irgendwie bin ich dann mit dieser neu gewonnenen Freiheit überhaupt nicht zurechtgekommen. Weil wir konnten dort eigentlich wirklich tun und lassen, was wir wollten. Ja. Wenn wir raus wollten, haben wir bloß gesagt, hier, fahr nach Wurzen, das war die nächstgrößere Stadt. Oder irgendwo hin, oder ins Kino, okay, gut, und tschüss. So, und da habe ich dann angefangen zu trinken eben auch. Das heißt, mit 15 Jahren schon? Ja, habe ich angefangen zu trinken. Na gut, meine erste Alkoholvergiftung hatte ich wohl mit 9 oder 10 schon. Und hast du denn anschließend dann irgendwas gelernt? Ich habe einen Beruf gelernt als Stahlbetonbauer. Ja. Wir sind ja jetzt immer noch in der DDR-Zeit, ne? Muss man nochmal so sagen, genau. Ja, ich habe einen Beruf, das hieß damals Beton- und Bewährungsbauer, heute heißt es Stahlbetonbauer. Ist aber alles dasselbe. Jetzt machen wir mal einen großen Schritt zu heute. Du bist heute 45 Jahre. Du hast eine sehr schlimme Kindheit hinter dir. Das kann man ja so sagen. Sowohl vom Elternhaus als auch hinterher dann in den Heimen. Wie lebst du heute? Gewalttätig. Gewalttätig? Ja. Du bist gewalttätig? Ja. Wem gegenüber? Das kommt halt eben immer auf die Situation drauf an. Weil ich habe mir damals dann geschworen, ich will nie wieder Opfer sein. Weil es war damals wirklich so, da wurde nicht über irgendein Problem diskutiert, sondern wer zuerst zuschlägt, hat gewonnen. Und das hat mich wirklich so in mir eingeprägt, dass ich dann teilweise, auch wenn es irgendwo eine Konfrontation gibt, dass ich dann eben auch sofort zuschlage. Hast du auch schon im Knast gesessen? Ja. In der DDR? Ja. Und auch im vereinten Deutschland? Nein. Aber es ist immer wieder mal eine Vorstrafe wegen Körperverletzung dazu gekommen. Immer Körperverletzung? Ja. Ja. Du sagst, du Gewalt. Ja, wem konkret gegenüber? Bist du? Hast du eine Familie zum Beispiel? Nein. Kinder? Nein. Das ist eigentlich nur der Grund, warum ich mich bei dir mal gemeldet habe, weil meine Beziehung ist zerbrochen. Ich habe die Frau abgöttisch geliebt. Hast du die Frau auch geschlagen? Nein. Ja. Aber das Problem ist eben halt, sie wurde selber auch als Kind vergewaltigt. Ja. Und ich denke mal, wenn zwei mit so einer schlimmen Vergangenheit zusammen sind, das passt irgendwie nicht. Nee, das ist besonders kompliziert und eigentlich... Weil da kann keiner anderen stützen. Genau, oder genau. Sagen wir mal, sie hat es immer versucht. Ja. Aber ich habe durch meine Kindheit habe ich gelernt, nie jemanden zu vertrauen. Wie oft kommt es denn vor, dass du gewalttätig anderen Menschen gegenüber wirst? Meistens bleibt es bei verbalen Auseinandersetzungen, aber in größeren Abständen so alle 2, 3 Jahre. Und wenn ich was getrunken habe, wird es dann auch gewalttätig. Wo passiert das? In Kneipen? Unter anderem. Oder? Auf der Straße. Auf der Straße? Ja. Wie kann das passieren? Ja, ich bin Hundehalter. Ja. Und ich muss sagen, das ist meine einzige gute Seite an mir. Ich habe ein Herz und ein Händchen für Hunde. Und es gibt, sag ich mal, genug Idioten, die einen Hund haben und eigentlich gar keinen haben sollten. Ich verstehe. Und dann eskaliert das? Und dann eskaliert das. Gehst du auch noch einem Beruf im Moment nach? Ich habe einen Teilzeitjob, weil ich habe dann einen Suizidversuch unternommen, der fast geklappt hätte und mich bis heute verfolgt. Und dadurch bin ich um 40% schwer beschädigt. Verstehe. Du sagtest ja, dass auch dieses Kinderheim voriges Jahr durch die Presse ging. Ja. Jetzt bin ich da nicht so informiert. Gibt es da auch irgendwelche Überlegungen, dass es Schadenersatzforderungen an die ehemaligen... Das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen empört. Diese katholischen Heime in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland haben sich wohl irgendwie an den runden Tisch gesetzt und so eine Entschädigung rein erklärt. Mhm. Und wir gar nichts. Mhm. Es ist eine undurchsichtige Rechtslage. Mhm. Es gibt aber auch einige Urteile, die eindeutig besagen, Kinder, die damals in DDR-Heimen waren oder auch in Jugendberghöfen, bekommen nur eine Entschädigung, wenn sie eindeutig nachweisen können, dass sie aus politischen Gründen dort waren. Mhm. Ja, wer kann als Kind nachweisen, dass er aus politischen Gründen in einem Heim war? Allerdings, das ist reichlich bescheuert. Da hast du recht. Ich bin da über die Einzelheiten nicht so informiert, aber das heißt im Klartext für dich, da kannst du erstmal nichts erwarten. Nein, von dieser Seite. Also musst du dich um dich selber kümmern. Ja. Wenn du ein 45-jähriger Mann bist, der auch so klar ist, dass der sagt, ich ticke ab und zu mal aus und ich bin nicht Herr meiner selbst. So habe ich es verstanden, ne? Mhm. Ich habe eigentlich auch mehr Angst davor, dass ich mir wieder selber was antue. Und das zudem? Mhm. Ja, das ist mein Hauptproblem. Ich stürze dann immer mal in gewissen Abständen richtig ab. Mhm. Da esse ich auch gleich mal 2 Wochen nichts. Und was, dann auch nicht ansprechbar, richtig. Was ist mit dem Alkohol zurzeit? Zurzeit gar nicht. Das hast du im Griff? Ja. Mhm. Hast du irgendwann mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Also ich habe versucht, nach meinem Suizidversuch 1997, ja, war ich auch relativ lange im Krankenhaus, weil das ja wirklich richtig schwerwiegende Verbrennungen waren, die ich da hatte. Mhm. Da gibt es hinterher eine Reha-Kur, dass ich wieder körperlich mich aufbaue, habe ich auch um psychologische Betreuung gebeten, aber passiert ist nicht wirklich was. Jetzt wurde ich gerade hellhörig, du hast gesagt, du hattest Verbrennungen? Ja, ich habe mich am 1.7.1997 an der Tankstelle hier in Leipzig selber mit Benzin übergossen und angezündet. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Was für eine brutale Art, sich das Leben zu nehmen. Tja. Du hast dich an der Tankstelle selbst angezündet? Ja. Du hast dir das Benzin über den Kopf gegossen? Ja. Du musst doch Höllenschmerzen gehabt haben. Mir wurde es dann medizinisch erklärt, das dauert nicht lange, weil dann setzt der Schock ein. Da habe ich dann wochenlang gar keinen, weiß ich von wochenlangen Sachen gar nichts mehr, weil ich dann in der Spezialklinik in Ludwigshafen war. Wie lange hast du denn dann in dieser Spezialklinik gelegen? Juli, August in Ludwigshafen und dann September noch hier in Leipzig im Krankenhaus. Bist du denn so weit einigermaßen wieder hergerichtet und hergestellt? Also ja. mit der Haut meine ich körperlich? Ja, transplantiert, 40% der Körperoberfläche hatten 3. und 4. Grad Verbrennung. Und das wurde eben halt alles transplantiert. An welchen Stellen waren denn die Hauptverbrennungsherde? Die Beine und der vordere Oberkörper. Nicht auf dem Kopf? Nein. Obwohl du über den Kopf das Benzin auch gegossen hattest? Nee, mehr über die Schultern, über die Arme und dann ist es ja runtergelaufen. Waren denn dann da schnell Leute zur Stelle, die dir geholfen haben? Ein Autofahrer hat dann wohl geistesgegenwärtig so einen Fensterwascheimer mit diesem Fensterwaschwasser, die dort immer rumstehen an Tankstellen, hat er mir das über den Körper gegossen, wohl 2 Eimer oder so und das hat dann das Feuer gelöscht. Achso, das geht ja mit Wasser, auch wenn man vom Benzin entzündet ist, ja, kann man mit Wasser rangehen. Ja, weil Sachen waren, weil die Sachen ja gebrannt haben. Ich denke mal, wenn Benzin so brennt, das schwimmt ja weg. Du hast ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem höchsten Risiko gespielt. Einmal, dass du selbst komplett zu Tode kommst. Zum anderen hast du das an einer Tankstelle gemacht, die ganze Nee, es war 10-12 Meter weit weg. Achso, das heißt, die Tankstelle hätte nicht in die Luft. Ja, ich habe die Tankstelle verlassen. Mhm. Das ist ja krass, Gregor. Ich weiß. Das ist krass. Ich bin so davon überzeugt, dass du ganz dringend eine richtig gute Psychotherapie brauchst. Oder gar einen Klinikaufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Nach all dem, was du mir erzählt hast, glaube ich, musst du das machen. Das ist richtig. Das Problem ist, du findest nichts. Ich habe mehrfach schon versucht, erstmal überhaupt einen Termin bei Psychologen zu bekommen hier in Leipzig. Ja, ich weiß, das ist kompliziert. Ein Jahr Wartezeit. Mhm. Aber du. Das, sag ich mal, ist für mich keine Lösung in dem Sinne, wenn es mir akut scheiße geht. Das stimmt. Wenn ich zu meinem Hausarzt gehen und kann sagen, ja, Herr Doktor, mir geht's scheiße, guck, das behandelt er mich sofort. Ich kann nicht zu Psychologen gehen und sagen, fühle mich jetzt so und so, dann sagen die, dann kommen sie in einem halben Jahr wieder. In der Tat, ein großes Problem. Allerdings, wenn du akut auch nochmal in den Bereich der Selbsttötungsgefährdung kommst, ist das ein anderer Fall, wo dann auch andere Regeln gelten. ich möchte dich von meiner Psychologin beraten lassen. Es gibt da schon durchaus Schlupflöcher, die man nutzen kann. Vor allen Dingen in deinem Fall, der nun sehr schwerwiegend und sehr ernst ist. Mhm. Du würdest es ja machen, ne? Oder? Ja, das Problem ist, ich habe mir so eine kleine Notaufnahme ins Haus geholt. Das ist eine vierbeinige. Ah, ich verstehe. Ich wüsste dann nicht, was ich mit ihm mache. Das alte Problem. Ja. Weil okay, da muss man drüber nachdenken. Irgendeine Lösung muss gefunden werden. Ich finde, du musst was tun. Du musst was tun. Und wenn es nicht... Ich versuch's ja. Ja, genau. Und ich habe einen Termin beim Psychologen im August. Mhm. Pass auf, Gregor, wir rufen dich jetzt nochmal an und gucken mal, ob wir dir noch einen handfesten Tipp geben können, dass es sich ein bisschen beschleunigt. Jo. Dass du was machen musst, darüber sind wir uns einig. Und ich glaube, dass du auch eine Chance hast, dass du einigermaßen wieder gut auf die Bahn kommst. Damit du etwas entspannteres und schöneres Leben führen kannst als bisher. Und dass du das nicht hast führen können, kann ja jeder verstehen, nach dem, was du erzählt hast. Jeder kann das verstehen. Ja, deswegen wünsche mir eigentlich auch, dass ich sage, mit meinen 45, ich finde noch meine Frau, die liebe ich und der lerne ich zu vertrauen. Genau. Mit der wirst du alt und grau. Okay. Aber das ist dann halt, man traut sich auch nicht mehr, weil man weiß, man verletzt den anderen auch nicht. Ja, deswegen musst du erstmal an dir was machen. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen, Gregor, und wir rufen dich gleich an. Das heißt, Sabine ruft dich an. Gut, ich bedanke mich und wünsche dir auch eine schöne Nacht. Sehr gerne und schöne Grüße nach Leipzig. Jawohl, alles klar, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch gerne unser Thema sagen, was wir morgen haben hier bei uns. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja immer Themennacht und das Thema heißt morgen Familiengeheimnisse. Und gerne möchte ich mit Leuten reden, die ein großes Geheimnis in der Familie haben und in der Familie behalten haben, auch von dem sonst niemand etwas weiß. Also beispielsweise, vielleicht gibt es in eurer Familie ein Kuckuckskind und man schweigt darüber. Vielleicht gibt es in eurer Familie ein Verbrechen oder jemand hat ein Verbrechen begangen und niemand sonst weiß es. Vielleicht wurde auch eine Strafe abgesessen oder die Sache auch vor Gericht verhandelt, aber alles ganz geheim, dass sonst niemand etwas weiß. Vielleicht herrscht in eurer Familie auch großer Reichtum und nach außen sieht die Familie relativ arm aus oder umgekehrt, dass die Familie nach außen reich aussieht, aber eigentlich schon kurz vor dem Ruin steht. Also Familiengeheimnisse, da gibt es sehr viele und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch gerne per Mail domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder dann auch gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. So, und jetzt begrüße ich sehr herzlich die Sabine und Sabine ist 43. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, hallo Sabine. Grüß dich. Ich wollte eigentlich Bezug nehmen auf die Sendung vom vergangenen Montag, also nicht vergangenen, sondern Montag vor einer Woche. Ja. Da hatte ich eine Kirsten angerufen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, die erklärt hat, sie hat so ein Wirbelgleiten und hat also diverse Wirbelsäulenoperationen gehabt. Oh ja, ich erinnere mich. Genau, und der geht's ganz schlecht. Und da ist viel schief gelaufen und das war ganz dramatisch. Ganz genau. Ist falsch operiert worden. Ja, ganz genau. Und da habe ich jetzt eben seit einer Woche versucht durchzukommen bei dir, weil ich der Frau eigentlich Mut machen möchte, weil ich hatte also genau die gleichen Operationen wie sie. Also zwar nicht wegen dieses Wirbel, also das war dann die Spätfolge wäre dieses Wirbelgleiten gewesen. Ich hatte also vor 1,5 Jahren einen Reitunfall. Mhm. Bin vom Pferd gefallen und auf einen Grenzstein geprallt mit dem Rücken und habe mir zweimal die Wirbelsäule gebrochen. Das klingt schon, wenn du es erzählst, das macht schon Schmerzen. Deswegen ist das Pferd stehen geblieben oder nee, was? Nee, also ich bin, muss ich kurz vorausschicken, ich bin Berufsreiterin gewesen seit meines Lebens. Ich habe, also ich sag immer, ich war Grundschullehrerin für junge Pferde. Ich habe junge Pferde für Springreiter ausgebildet und war mit einem jungen Pferd im Gelände. Und da sprang ein Rehbock aus dem Maisfeld und das Pferd hat sich erschrocken und ich war irgendwie nicht gewappnet und bin halt dann da runtergefallen. Obwohl du so eine Fachfrau warst und passiert. Kann dann passieren. Das kann passieren, ja. Und habe mir also zweimal die Wirbelsäule gebrochen und dann hieß es also erst Querschnittslähmung. So, ich habe also zwar schon immer wieder Gefühle in den Beinen gehabt, aber halt auch nur so diffus, also mal hier, mal da. Wie war denn das, als du da runtergefallen warst und dann unten lagst? Warst du bei Bewusstsein? Ich war bei Bewusstsein. Ich habe auch noch so reflexartig die Zügel festgehalten und die habe ich auch noch festgehalten, als der Rettungshubschrauber kam. Und ich habe dann immer nur noch gewunken, dass der nicht landen soll, weil das war ein junges Tier und es sprang um mich rum und ich habe immer gedacht, oh Gott, das springt jetzt gleich auf mich drauf. Ach so. Ja. Konntest du denn, als du auf der Erde lagst, die Beine noch bewegen? Nein. Gar nicht mehr? Nein, gar nicht mehr. Ich habe so gar keine Ahnung von Reiten. Wenn man auf dem Boden liegt und das Pferd steht vor einem, kann man dann bis unten in die Zügel halten? Ja. Sind die so lang? Ja, die sind so lang. Okay. Ja. Aber das hat dann geklappt. Das Pferd ist nicht auf dich auch noch draufgesprungen. Nee, ich musste es halt dann irgendwann, weil der Hubschrauber musste ja landen. Ich habe halt dann irgendwann mal die Zügel losgelassen und es ist dann auch Gott sei Dank Richtung Heimat gelaufen. Und dann war es eben so, jetzt wieder Bezug nehmend auf diese Kirsten. Also erst hieß es querschnittsgelähmt, dann kam die erste Operation, da ist dann was schiefgelaufen bei mir eben auch. Da haben sie mir eine Schraube in den Spinalkanal gedreht, Welche Wirbel waren gebrochen? Lendenwirbelsäule, der zweite und der vierte Wirbel. Ah ja. Mhm. Und dann hatte ich noch 3 künstliche Bandscheiben habe ich gekriegt, weil die hat es völlig zerschmettert. Und erste OP war dann falsch gelaufen irgendwie. Also da hatten sie mir eine Schraube dann eben zum Fixieren dieser Wirbel in den Spinalkanal gedreht und dann haben sie gesagt, da geht gar nichts mehr. Und dann haben sie noch eine dritte Operation versucht und es war eben dieser sogenannte Cage, heißt es, also wie Käfig, was eben diese Kirsten auch hatte. Das war relativ kompliziert, weil da mussten sie von vorne den Brustkorb öffnen und die Lunge zusammenfallen lassen und den einen Lungenflügel über den anderen legen. Lieber Himmel. Also ja, eine sehr komplizierte Operation. Genau. Und so ein käfigartiges Ding über die Wirbelsäule legen. Und ich hatte halt das riesen Glück, dass ich dann wirklich an Ärzte, an Physiotherapeuten und an, also die Leute, die in der Reha dann auch waren, die immer nur gesagt haben, bewegen, kämpfen. Ich krieg wirklich eine Krise, wenn ich sowas höre, dass ein Arzt dieser Kirsten rät, also so sich ein halbes Jahr auf die Couch zu legen und nichts zu tun und sich zu schonen. Weil durch dieses Bewegen geht es mir jetzt wirklich wieder super. Das heißt, du hast das Glück gehabt, dass du an gute Ärzte gekommen bist, mit der einen Ausnahme, da ist ja auch was schief gelaufen, aber grundsätzlich dann warst du in guter Hand. Ganz genau, ich war in sehr guter Hand und das ist also auch kein Kunstfehler gewesen, das ist einfach ein OP-Risiko gewesen, ja. Wie lange warst du jetzt damit beschäftigt? Ja, ich war, also das Ganze ist im August 2009 passiert. Ja. Und war dann 5 Wochen im Krankenhaus, dann war ich 4 Wochen auf Reha und dann war ich noch 6 Wochen in so einer Tagesklinik. Also da habe ich dann schon abends wieder daheim geschlafen, Und jetzt, wie geht es dir? Super. Das heißt, du kannst dich bewegen? Ich kann mich bewegen, ich sitze schon lange wieder auf dem Pferd. Nein! Ja. Ehrlich? Ja. Ich kann nur halt. Das finde ich immer irre, wenn Leute so einen schweren Unfälle hatten, sei es ein Skiunfall oder irgendetwas, und sich dann genau wieder in die Situation begeben. Hast du nicht Angst? Nein, Jürgen, das hätte mir auch beim Treppensteigen oder beim Autofahren passieren können. Ja, das ist so die Logik, aber manchmal hilft einem die Logik ja nicht. Es war ja auch nicht so, dass das Pferd jetzt bösartig, also das überhaupt war nicht. Einfach ein Unfall. Das war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, es war eine unglückliche Fügung. Ganz genau. Mhm. Und ja. Bist du so ganz wieder hergerichtet? Nein, also ich habe immer noch diese Stangen hinten im Rücken, die kommen jetzt im Sommer raus. Mhm. Ich habe auch immer noch so neurologische Ausfälle, das heißt, das musst du dir so vorstellen, dass ich praktisch von der Leiste, vom linken Bein ab bis zur Fußsohle, den Innenoberschenkel, Innenwade bis zum Fuß nicht spüre. Mhm. Aber das kann man erlernen, dass man damit umgehen kann. Ja, aber du kannst alles ganz normal bewegen. Ich kann alles ganz normal bewegen. Wahnsinn. Und dann haben die am Anfang gedacht, oder du hast gedacht, du würdest dein Leben lang gelähmt sein. Ja, und das war ganz furchtbar, weil ich hatte halt noch einen Sohn, mein kleiner Sohn, der war 4 Jahre alt, ich bin alleinerziehend. Und die haben noch vom Kindergarten aus den Hubschrauber fliegen sehen und haben noch gewunken, Mensch, da fliegt ein Hubschrauber. Und die wussten gar nicht, da war die Mama drin, ja. Aber du bist doch eine sehr, sehr vitale Frau. Ja. Gut, du hast Glück gehabt aufgrund der ärztlichen Versorgung. Ja, hat ganz aber auch, großes Glück. Ganz großes Glück. Hat aber, glaube ich, auch immer was mit der Einstellung ein bisschen zu tun. Ja, eben. Und darum denke ich halt auch, jeder, der in meiner Situation ist, der soll wirklich sich da Mut machen und soll kämpfen. Und das bringt unheimlich viel, einfach wirklich ich kann alles wieder tun. Mhm, super. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar. Tolle Geschichte, tolle, wirklich tolle Geschichte. Wenn du jetzt noch diese Stangen, wie du sie nennst, wenn die rausgenommen werden, ist das kompliziert nochmal? Nee, das ist nicht wirklich kompliziert. Also das ist ein Krankenhausaufenthalt von 5 Tagen. Ach so, okay, ja. das geht dann, ja. Ja, ja. Und gehst du jetzt ganz normal deinem Beruf als Reitlehrer wieder nach? Nee, das ist das Problem. Das kann ich eben nicht mehr. Das ist also das einzige Problem, was ich momentan noch habe, weil ich halt in dieser Form, ich habe ja am Tag teilweise 6-8 Pferde geritten. Mhm. Das geht einfach momentan noch nicht. Mhm. Und dadurch bin ich halt auch, weil ich freiberuflich tätig war, ein Jahr vorher hat sich also mein Mann von mir getrennt. Mhm. Und da habe ich dann alles gekündigt, was halt so raus musste, weil ich halt einfach so irgendwie meine Kosten minimieren wollte und hatte die Unfallversicherung, die ich 25 Jahre lang hatte, hatte ich gekündigt ein Jahr vorher. Das gibt's ja gar nicht. Mhm. Und jetzt bin ich halt in Hartz IV gefallen erstmal. Also jetzt bin ich so weit wieder hergestellt, dass ich sage, ich verdiene mir natürlich 600 bis 800 € dazu, aber das trägt natürlich das Leben nicht mit 2 Kindern alleinerziehend. Ja. Das ist ja irre, dass du vorher dann die Unfallversicherung aufgegeben hast. Genau. Wahnsinn. 20 Jahre oder 23 Jahre nichts passiert und dann habe ich mir gedacht, naja gut, wird schon nicht. Das heißt, wenn du die gehabt hättest, wie viel Geld hättest du da bekommen? Also ich weiß es von einem aus der Reha, der ähnliches Schicksal hatte, der hätte also 30.000 bis 40.000 Mark haben die ihm, Euro haben die ihm schon zugesagt, ja. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Aber ich bin ganz optimistisch, dass du das wieder hinkriegen wirst, dein Leben. Na klar. Na klar. Woher kommt die große Liebe zu Pferden? Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt da, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich noch nie auf dem Pferd gesessen war. Es gibt Fotos von mir, da bin ich 1 oder 2 Jahre alt, da sitze ich schon auf Pferden. Und da bin ich einfach so reingewachsen. Ja, also durch die Familie reingeführt worden, auch durch Eltern? Nee, meine Familie hat mit Pferden nichts zu tun. Ach so. Das war schon, das habe ich so aus mir selbst entwickelt, schon so als Kleinkind irgendwie. Und das ist ganz witzig, weil mein kleiner Sohn, der ist jetzt genauso narrisch. Der hat das zwar alles mitgelebt und mitgelitten und miterlebt, aber der ist also wirklich genauso, dass er wirklich nur Pferde, ja. Sabine, es war sehr schön, dass du angerufen hast. Ja. Und du hast, glaube ich, vielen Leuten, die in ähnlichen Lagen sind, Mut gemacht. Genau, das wollte ich eigentlich. Das war meine Intention. Sehr ja. gut. Freut mich sehr. Dir alles Gute, auf dass du wieder so richtig auf die Beine kommst und dass die finanziellen Sachen dann auch bald Schnee von gestern sind, die Sorgen. Ja, das alles hoffe ich auch. Alles Gute. Lieber Jürgen, vielen Dank. Und ich möchte, dass du weiter den Leuten so viel Hoffnung machst und so viel Glück bringst. Dankeschön, das ist sehr nett, dass du es sagst. Ja? Vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 1.39 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Mandy und Mandy ist 31. Guten Morgen. Hallo Guten Mandy. Guten Morgen. Ja, Mandy. Ja, um was geht's? Ich habe ein Problem und zwar, ich bin gewalttätig meinem Mann gegenüber. Fällt mir nicht einfach irgendwie darüber zu reden, so, aber ich habe gedacht, vielleicht kannst du mir vielleicht irgendwie einen Rat geben oder so. Wie lange schon? Also ich bin 2005 mit ihm zusammengekommen, wir haben uns im Internet kennengelernt und das war der erste Mann, wo ich gesagt habe, da gehe ich nicht mehr nach der Liebe oder dass ich halt arg verliebt bin, sondern einfach nach dem Kopf, weil ich bin immer so, naja, verarscht worden, auf Deutsch gesagt, von den Männern vorher waren und ich habe gedacht, naja, der Nächste, den suche ich wirklich vom Kopf her aus. Was heißt das, vom Kopf her aussuchen? Naja, ich sag, er hat Arbeit, er ist arbeitsam, er hat Familiensinn, unternehmungslustig und also so habe ich halt gedacht, weil die anderen, die haben sich halt, und dass er halt treu ist. Also ich muss schon sehen, dass er haben materielle Dinge auch eine Rolle gespielt, dass er Geld hat oder? Nein, das eigentlich nicht. Also das hat mich nicht interessiert, aber dass er halt arbeiten möchte, das das war mir schon wichtig, ne? Und dass er halt nicht zu Hause rumsitzt und dann halt Alkoholiker wird oder Spieler. Ja, oder ja. Schon. 2005 kennengelernt und wann geheiratet? 2008. Und du warst nie in ihn verliebt? Also ich muss sagen, ich habe immer gehofft, dass die Liebe halt mal richtig kommt. Also. Aber sie kam nicht? Nee. Hast du denn dann anfänglich oder auch heute noch gerne mit ihm geschlafen? Also ich muss sagen, also wir schlafen vielleicht 2-mal im Jahr oder so. Ach so, ach so. Und am Anfang auch nicht öfter? Nee, also am Anfang, da konnte ich, aber wir sind beide englisch-christlich. Ja. Und am Anfang konnte ich das noch so drauf schieben, dass wir halt bis zur Ehe erstmal keinen Sex haben wollen, weil ich das halt toll finde, dass er das auch so möchte. Und aber dann, wo wir geheiratet haben, da, ja. Musstest du? Ja. Und das war halt dann so, naja. Es war nicht schön für dich. Nee. Du hast es so über dich ergehen lassen. Naja, was soll ich sagen? Ich habe halt versucht, ihm das vorzumachen, dass es halt schön ist. Also, und dass es halt toll ist und so, aber... Was war denn so unschön daran? Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt... Irgendwie muss halt die Liebe irgendwie doch mitspielen. Mhm. Also, das habe ich mir alles leichter vorgestellt, ne? Ekelst du dich so ein wenig vor ihm? Körperlich? Also, sagen wir mal so, ich kann ihn nicht richtig küssen und so halt auch, aber... Naja. Also... Das ist aber jetzt, sagen wir mal so, nicht das große Problem, sondern das ist halt wirklich mein Problem, ist halt, dass ich halt ihm... Naja, aber das ist schon interessant, dass das so erstmal von dir erzählt bekommen zu haben. Dann kann ich mir ein besseres Bild machen. Nun bist du gewalttätig ihm gegenüber. Was heißt das genau? Also sagen wir mal so, es geht damit los, dass er halt aus dem Kreis der Studierenden kommt. Die ganze Familie hat irgendwie studiert und meine Familie ist halt so die Familie der Arbeiter. Also machen einfache Tätigkeiten und... arbeiten, ja, halt für das Brot, was sie sich halt so verdienen. Und ja, die, naja, was ist, sind was zwei ist, verschiedene Welten. Und ja, was ist er denn vom Beruf? Mich halt auch immer spüren. Das lässt er dich spüren. Hm. Ja. Was also macht er denn? Was ist er denn vom Beruf? Er ist Ingenieur für Holzbautechnik. Ach so, hm, ja. Er lässt dich das spüren. Und was machst du dann? Er sagt halt also wirklich so, naja, du gehörst doch mit deiner Familie zum Arbeitsvolk und so sagt er halt und... Also er beleidigt dich? Ja, ja. Und dann schlägst du zu? Ja. Mit der Hand? Ja. Ins Gesicht? Ins Gesicht, das ist das Erste. Und dann aber mehr so, wie soll ich sagen, so schubsen nach hinten weg, aber dann halt so stark, dass er halt umfällt. Wehrt er sich? Er hat sich zweimal gewehrt, ja. Also wir haben eine Wohnung auf zwei Ebenen und das eine Mal hat er mich die Treppen runtergetreten und das andere Mal hat er mich halt auch von meinem Sohn halt, geklopft halt. Also auf dem Fußboden dann festgedrückt. Aber ich muss sagen, im Endeffekt weiß ich schon, dass ich schon mehr Kraft habe als er. Ach so, du bist ihm körperlich überlegen. Ja. Ihr habt ihr gemeinsam ein Kind? Nein, aber er nimmt ihn, muss ich sagen, an wie seinen eigenen Sohn. Also mein Sohn hat auch von sich aus angefangen, Papa zu sagen. Wie alt ist und er hat mir auch schon gesagt, dass es wie sein eigener Sohn ist. Mhm. Also wie alt ist denn der Sohn jetzt? 13. 13. Ist er für den auch schlimm, wenn er das so mitbekommt zwischen euch beiden? Ja, natürlich. Aber ich habe eben gesagt, ich möchte eine richtige Familie haben und nicht immer wieder einen anderen Partner haben und dass er halt endlich mal einen richtigen Papa hat. Und wie oft kommt das denn vor, dass du ihn schlägst? Also, ich würde sagen, also einmal bis zweimal die Woche bestimmt. Also, ich möchte es auch nicht. Ich weiß auch, dass es nicht normal ist. Und vor allem, das ist der erste Mann, wo ich das halt so, wo das passiert. Hm. Geht dem denn voraus auch immer eine Streiterei oder schlägst du sofort zu, wenn er sowas sagt? Also, es geht schon eine Streiterei los. Also, es ist immer eine Streiterei vorher und wegen ganz banalen Sachen, aber er kann nicht aufhören zu bohren und zu sticheln und so. Und dann, wenn er sagt, dann ich bin krank oder gestört, weil ich halt eine andere Meinung zum Beispiel habe und weil ich halt was ganz was anderes sehe darin und dann fängt er halt an, mich so niederzumachen und dann packe ich halt einfach zu oder ich beiß halt und das ist halt richtig manchmal ganz schön dolle. Also der hat dann so Bissspuren und war er auch schon verletzt, dass irgendwie Blut geflossen ist? Ja. Was hast du da gemacht? Gebissen? Ich habe gebissen und halt einmal ist es halt mit dem Messer vorgekommen. Das Messer war zwar jetzt nicht so scharf, aber... Was hast du mit dem Messer gemacht? Ich habe halt auf seinen Rücken eingestochen. Du hast auf den Rücken eingestochen? Ja, also... Wie soll ich sagen? Wir haben uns halt gestritten und dann ging die Kämpelei los und er wollte mich die Treppen runtertreten und da habe ich halt das Messer genommen, was da lag, war halt das ganz normales Butterbrotmesser halt. Und da habe ich halt eingestochen. Und er war im Krankenhaus? So schlimm war es nicht und er hat auch gesagt, das kann nicht so weitergehen und es muss auf jeden Fall sich was ändern, ansonsten... Ja, wann war das mit dem Messer? Es war kurz vor Weihnachten. Hm. Ich finde auch, dass sich was ändern muss, Mandy. Und ich finde auch, dass es so nicht weitergehen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es erschreckend, was du mir erzählst. Ich habe auch gesagt, ich habe im Internet gesucht nach irgendwie ja, anti-aggressiv, anti-aggressiven mhm. Training und so, aber das gab's nur für Jugendliche und so und ja, das gibt's nicht auch, für Erwachsene. Ja, das gibt, lass mich mal sagen, das gibt's auch für Erwachsene, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr das Problem. Ich glaube, warst du früher auch aggressiv Menschen gegenüber? Also bis in der Schule haben sie mich geärgert, da bin ich zweimal ausgerastet, aber ansonsten eigentlich überhaupt nicht. Und mhm. vor allem auch in Beziehungen mhm. sogar betrogen so. Haben. Also bin ich nie aggressiv geworden, im Gegenteil. Habe ich mir beinahe fast so gedacht. Insofern bin ich froh, dass du mir eure Geschichte erzählt hast, wie das angefangen hat. Dass sich da so eine Aggression aufgestaut hat, wundert mich überhaupt nicht. Wenn du einen Mann nur nach logischen Kriterien aussuchst, den du nicht begehrst und nicht liebst, ist eigentlich das Unglück schon vorprogrammiert. Du magst diesen Mann nicht anfassen, du magst ihn nicht küssen, du magst keinen Sex mit diesem Mann haben. Dieser Mann ist dir eigentlich letztendlich fremd. Du hast nur die Illusion, du wirst eine Familie haben. Da stimmt alles hinten und vorne nicht zwischen euch in der Konstellation. Ich muss sagen, das mit den Küssen zum Beispiel, ich würde gerne küssen, das hat aber noch einen anderen Grund, das ist mir schon fast peinlich, aber es ist gut, dass du mich nicht siehst. Das ist halt, der hat Mundgeruch, steigen, und er macht alles dagegen. Also er putzt sich die Zähne und tut und macht, aber er riecht einfach extrem. Und ich habe ihm das immer wieder gesagt, im Guten und im Ruhigen, aber er kann nichts machen, als sich mehr putzen und so. Und wieso sagst du gut, dass ich dich nicht sehe? Weil ich mich da schon schäme, sowas zu sagen hier. So. Ja, aber ich glaube, das ist alles zweitrangig. Das macht das Ganze noch schlimmer, dass er Mundgeruch hat. Da hast du völlig recht. Aber weißt du, was das tiefe Grundproblem ist? Das ganz tiefe Grundproblem, letztendlich das alles Entscheidende, du liebst diesen Mann nicht. Aber ich weiß schon, dass er, also ich weiß, also innerlich weiß ich ganz genau, ich möchte mit diesem Mann zusammenbleiben. Das wage ich sehr zu bezweifeln, ob du das innerlich wirklich weißt. Das möchtest du, dass das so ist. Aber in dir ist ja so eine Aggression und so eine Wut. Stell dir mal vor, was da alles passieren hätte können mit dem Messer. Du hättest diesen Mann umbringen können oder ihn schwerst verletzen können. Und du kannst es eventuell in Zukunft auch nochmal, wenn du weiter ausrastest. Ich möchte das nicht. Nee, ich glaube es dir ja. Ich habe eine Beratung angesteuert. Bitte? Was? Was hast du? Ich habe nicht verstanden. Ich habe eine Eheberatung angesteuert. Also. Ja, okay. Wollt ihr das machen? Wir sind jetzt zweimal dort gewesen, aber beim dritten Mal, da hat er halt so getan, wie wenn das nichts bringen würde, beziehungsweise so. Hast du denn da? Wir haben dann so Spiele hin und her gemacht, der eine stand da, der andere stand dort und hat halt die Situationen vorgeführt. Ja. Und sie hat eben auch gesagt, naja, also wenn sie jetzt an meiner Stelle wäre, dann würde sie genauso gekränkt sein. Also. Das mag ja sein, aber das zeigt mir ja, dass alles nicht stimmt. Hast du alles auf den Tisch gelegt bei der Eheberatung? Ja, ja, alles. Beide haben wir alles gesagt. Und also, was hat die jetzt nach zweimal diese Eheberaterin geraten? Also sie hat als erstes hat sie angefangen, was der eine am anderen geliebt hat und weswegen wir zusammengekommen sind. Und ich habe auch gesagt, also... Hast du in der Eheberatung auch gesagt, dass du ihn nicht liebst? Ich habe ihm auch gesagt, ja sicher habe ich das gesagt. Ich habe auch das meinem Mann gesagt. Also weißt du, was mich wundert? Dass diese Eheberatung da irgendwelche komischen Spiele mit dir spielt, sondern dass die nicht auch klar Stellung bezieht, dass das eigentlich nicht funktioniert zwischen euch beiden. Das wundert mich. Sie hat gesagt, wir haben schon gleiche Vorstellungen, hat sie gemeint, und dass wir einen Punkt haben, wo wir beide gemeinsam hinwollen. Und sie hat gesagt, sie hat irgendwie das Leuchten in seinen Augen gesehen und bei mir auch, in der Vorstellung, wie wir gemeinsam zusammen leben können. Ja, aber das ist doch eine Illusion. Ihr seid doch jetzt schon so viele Jahre zusammen und das funktioniert offensichtlich nicht. Vielleicht habt ihr beide denselben Traum, aber das funktioniert nicht mit diesen beiden Menschen, nämlich mit dir und deinem Mann. Ja. Also, ich kann das nur so sagen, Mandy, was du mir jetzt erzählt hast, finde ich, klingt katastrophal. Du sitzt in einer Falle und er sitzt in einer Falle. Und da hat sich so viel Wut angestaut, dass es zu solchen fürchterlichen Ausfällen kommt. Einmal von deiner Seite, was die Gewalt anbelangt, und von seiner Seite aus dieser albernen Bemerkung, kommst nur aus einer Arbeiterfamilie oder sowas. Ja, und das ist krank und gestört. Also ich meine, bevor ich überhaupt irgendwann mal zugeschlagen habe, nur weil ich halt anderer Meinung bin, aber meinst du wirklich, also wir sollten eher Schluss machen? Also, es geht mal nochmal zu dieser Eheberatung. Ich hoffe ja nun doch, dass die da nochmal den Dreh bekommt. Für meine Intuition, mein Gefühl, klingt das alles dramatisch, was ich gehört habe. Was eigentlich in die Richtung gehen sollte, dass diese Ehe aufzulösen. Nun wollen wir aber nicht so schnell hier schießen und die Urteile nicht zu schnell fällen. Ich schlage vor, dass wir jetzt erstmal dich nochmal zurückrufen, dass meine Psychologin das von ihrer Seite auch nochmal beurteilt. Okay, könnt ihr vielleicht mir auch irgendwie einen Tipp geben, wo ich vielleicht so ein Anti-Aggressionsprogramm... Genau, das kriegst du jetzt alles gut beraten von meiner Psychologin und sie sagt auch nochmal ihre Einschätzung und dann gucken wir weiter. Und ihr geht auf jeden Fall nochmal zu der Eheberatung, das finde ich schon richtig und wichtig. Okay. Ja? Dann, gut, Mandy, dann legst du auf und die Sabine ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank nochmal, Domian. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Christian und Christian ist 31. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Domian. Christian, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir ist es momentan einfach so, dass ich mich körperlich komplett am Ende fühle momentan und dass ich einfach am Boden zerstört bin. Ich bin normalerweise... Warum bist du? Eigentlich immer so ein richtig lustiger Typ und bin eigentlich auch immer gerne unterwegs und so weiter, aber momentan ist es einfach so, dass ich mich einfach nur noch zu Hause einschließe mehr als alles andere. Ich einfach keine Lust mehr habe, irgendwas zu tun momentan. Bist du berufstätig? Ich bin momentan nicht berufstätig, ich bin momentan arbeitslos. Seit 4 Monaten arbeitslos. Ja, und was hast du vorher gemacht? Ich bin Kfz-Mechaniker. Ja. Ich habe auch in der Branche gearbeitet und habe aufgrund dessen, dass ich mit mir körperlich einfach nicht zurechtgekommen bin. Was heißt das? Körperlich? Ja, körperlich. Ich habe halt immer Schmerzen in der linken Schulter die ganze Zeit gehabt, Brustbereich, der Kopf. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, konnte lange Gespräche so nicht führen und musste immer ausweichen und immer weggucken und war halt einfach nicht ich selbst die ganze Zeit. Mhm. Hast du eine Freundin? Ich hatte bis vor kurzem noch eine Freundin, habe mich aber getrennt. Warum? Und ich habe auch eine kleine Tochter, ja. Die ist 4 Jahre alt. Mit der Frau zusammen? Mit der Frau zusammen, ja. Und warum hast du dich getrennt? Weil ich denke, ich habe mich getrennt aus dem Grunde, dass sie unter meinen Sachen gelitten hat und ich ihr aber auch nicht richtig sagen konnte, was ich eigentlich habe oder ich ja selber nicht weiß, was ich eigentlich habe und... Also Fakt ist, dass du im Moment ganz zurückgezogen in deiner Wohnung nur lebst. Genau. So sieht's aus. Hast du also selbst Autofahren, selbst irgendwelche weiten Wege sind für mich einfach super schwierig. Es ist so, dass ich dann anfange, kalten Schweiß auf den Händen zu kriegen und körperlich auch komplett unruhig bin im Auto. Und Was ist denn mit diesen Schmerzen in den Schultern, von denen du gerade gesprochen hast? Ja, das ich weiß nicht, ob es einfach nur eine Kopfsache ist, weil ich nehme auch ziemlich viele Medikamente dagegen und alles, was die Palette eigentlich hergibt und was der Hausarzt immer so verschreibt. Und das heißt, du bist da medizinisch schon untersucht worden und die haben nichts direkt gefunden? Nicht. Körperlich ist bei mir überhaupt nichts. Dieser merkwürdige Zustand, ich nenne ihn mal so, wann hat das angefangen? Also es hat an sich angefangen nach dem Tod meiner Mutter. Wann war das? Vor 4 Jahren verstorben. Es war also quasi meine Tochter wurde zu dem Zeitpunkt, es war 1 Monat vor dem Geburt meiner Tochter. Ich hätte es meiner Mutter eigentlich auch noch gewünscht, dass sie meine Tochter sieht. Aber leider Gottes, ich habe halt auch diesen ganzen Krankheitsweg von meiner Mutter natürlich auch verfolgt. Was hatte sie gehabt? Sie hat Brustkrebs anfänglich gehabt. Ja. Das war auch über 15 Jahre, wo sie damit gelebt hat. Dann hat sich halt der ganze Körper voller Metastasen gebildet, mit Unterleibskrebs und allen möglichen Krebsarten, die es im Körper dann halt noch gibt. Und sehr schlimme Leidensgeschichte, die du ganz nah mitbekommen hast. Genau, vor allen Dingen, weil ich es von Anfang an bis zum Ende halt miterlebt habe. Mhm. Das Verhältnis war sehr nah zwischen dir und deiner Mutter? Das war sehr nah, ja. Ja. Und sie auch immer zu mir gestanden hat und immer bei mir war. Mhm. Und na klar hat man natürlich auch seine Probleme. Aber das war immer so, dass man sich dann trotzdem irgendwie wieder zusammengerauft hat und gesagt, das ist halt auch immer... Das ist ja interessant, wenn du es selbst von dir aus schon so sagst, dass es da oder beobachten kannst, dass es ab da angefangen hat. Ja, also, das heißt, du hast eine wahnsinnige Belastung und einen Stress und einen Schock erlebt. der sich in irgendeiner Form auf dich niedergeschlagen hat. Ja, ja gut, es ist natürlich auch so, ich habe auch einen körperlich behinderten Bruder gehabt, der ist vor 7 Jahren verstorben. Mhm. Jetzt habe ich noch einen schwerkranken Vater, der auch Kehlkopfkrebs hat. Und also bist du sehr gebeutelt, das kann man sagen. Genau. Da hast du schon eine ganze Menge jetzt mitgemacht, mit gerade mal 31. Gerade mal 31, ja. Ist es so, wenn du jetzt so ganz, hast du im Moment noch Kontakt zu Freunden? Ja, also das? Freunde oder so sind hier, aber im Endeffekt ist es halt ein oberflächliches Gerede. Mhm. Und die Leute sagen dann auch ganz klar, ich kann dir nicht helfen. Ja, also, ja. Selbst wenn ich hier nachts durch die Wohnung laufe und wirklich versuche, auch wieder runterzufahren oder mich einfach zu beruhigen oder mal hinzulegen, weil ich lege mich hin, stehe aber immer wieder auf und laufe hier durch die Wohnung, setze mich vors Internet. Geht das einher auch mit so depressiven Phasen, dass du sehr schwermütig bist und dich finster fühlst? An sich, ja. Also was heißt, ja, finster schon. Also ich habe halt, ich habe keine Interessen momentan. Ich habe einfach keine Lust mehr auf irgendwas. Und? Selbst, wie gesagt, sobald ich mich hier 5 Minuten mit irgendwie Auge um Auge mit irgendwem unterhalte, dann ist mir das zu viel. Ja. Und wenn du rausgehst, halt diese Schweißanfälle, Angst vor fremden Leuten? Das würde ich nicht sagen direkt, aber es ist einfach so, dass wenn es zum Beispiel um irgendwelche Sachen geht, ich baue hier momentan zum Beispiel um, ich habe hier eine Wohnung gerade umgebaut bei meinem Vater oben und wenn dann halt so, ja, du musst nochmal das besorgen und ich muss da zuhören etwas länger, dann brauche ich am besten eine halbe Stunde Ruhe irgendwo, muss mich irgendwo hinsetzen und muss für mich alleine sein. Klingt wie jemand, der völlig ausgelaugt ist und extrem Stress hinter sich hat. Und das hast du ja auch. Ja, genau. Nur und es klingt auch wie jemand, der dringlichst eine ganz, ganz gute Therapie braucht. Mhm. Wenn ich in eine Klinik sollte. Okay. Finde ich. Also sage ich jetzt spontan, nach dem, was du mir gesagt hast. Ich gehe davon aus, dass du nicht in psychologisch oder psychiatrischer Behandlung bist. Nein, gar nicht, weil ich eigentlich nie den Gedanken daran hatte, dass ich irgendwie ein psychisches Problem habe. Ich habe einfach immer daran gedacht. Hast du aber jetzt, oder ist ja auch nichts Schlimmes dran. Du hast ja auch sehr, sehr viel mitgemacht. Und irgendwann ist das Fass voll und das Maß voll. Und hat dein Körper abgeschaltet, mehr oder weniger. Und du reagierst so für dich seltsam. Ja, genau. Und das ist halt so, ja, was ich jetzt halt momentan gerade selber bemerkt habe, ne? Dass ich halt wirklich seltsam, dass mein Körper einfach rebelliert. Genau. Deine Seele, deine Psyche rebelliert, der Körper auch, alles ist durcheinander geraten. Finde ich ganz dringend, dass du das machen musst. Okay. Wir werden dich jetzt auch nochmal anrufen, Christian. Das heißt, meine Psychologin kann dich beraten, was du konkret angehen solltest, was gut für dich wäre. Okay. Aber du musst was machen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also, wie gesagt, das ist natürlich auch mit der Grund, warum ich natürlich auch mal, ich versuche momentan, mich an jedem Strohhalm einfach aufzuhalten. Absolut, ja. Jetzt müssen wir Schluss machen, Christian. Du legst bitte auf und du wirst gleich wieder von meiner Psychologin angerufen. Alles klar. Alles Gute. Ja, danke. Ciao, Christian. Tschüss. Ja, tschüss. So, mein Lieben, in der Technik heute Nacht Uwe Petersen und morgen heißt unser Thema Familiengeheimnisse. Habt ihr ein Familiengeheimnis und wenn ihr gerne mit mir drüber sprechen wollt, meldet euch ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns. 1 Uhr geht's morgen wieder los. Bis dahin, gute Nacht.